1 Live. 4. Sie und euch einen wunderschönen guten Abend hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4 und 3 Stunden Musik, innerhalb derer ich mich unter anderem freue auf ein überragendes, ich nehme diesen Begriff einfach mal wieder in den Mund, Post-Rock-Album aus den USA von dem Arizona-Duo Limbic System. Dazu vermute ich mal, dass hier der ein oder andere Track des Hot Flush-Kopfes Paul Rose über den Äther gehen wird. Hot Flush ist ein Londoner Dubstep-Label, dessen Kopf Paul Rose, Scuba als Artist genannt, mittlerweile in Berlin lebt. Und mit eben jenem Scuba geht's auch los mit Musik aus seiner 5-Track-EP Asonic. Hier ist der Titel Reverse. Best. are now listening to a deep meddy promo. Eislife hier. Schon vor einigen Wochen erschien dieses Album von Silky, dessen Tracks sich auch heute noch und über diesen Tag hinaus vermutlich als der pure Dubstep Heaven gebärden. Wunderbar milde und sanft ausgerollt die Tracks auf diesem Silky-Album City Limits Volume 1. Dann greife ich nochmal die Stichworte auf, die zu Beginn der Show schon fielen. Paul Rose alias Scuba und sein Hot Flush Label. Dieser Paul Rose schüttet derzeit wirklich etliche Tracks aus oder raus und ich bin zuversichtlich, dass wir vielleicht noch ein, zwei weitere heute in der Show hören können. Darüber hinaus residiert er seit einiger Zeit ja in Berlin und veröffentlicht auf dem dort beheimateten Ostgut Tonlabel Mitte Januar des nächsten Jahres, also ist gar nicht mehr so weit hin, eine brillante Mix-CD, auf der unter anderem auch natürlich Hudson Mohawk mit einem Track vertreten sein wird. Dann ein Typ, den ich hier in den letzten Wochen häufig gespielt habe, DFRNT, der sich in Wahrheit Different ausspricht. Und anlässlich dieser Veröffentlichung gibt es eine große Scuba-Party in der Berliner Diskothek im Club Berghain. Das Ganze am 15. Januar. Ich erwähne das deshalb, weil ich glaube, es ist ein interessantes Datum. Mache ich mal direkt weiter, aber da sehe ich, dass nichts kommt. Da haben wir was falsch gesteckt möglicherweise, das checken wir nochmal. Dann mache ich hier weiter. Kein Problem, haben wir gleich geregelt. We'll be right back. Wir sind hier bei 1Live4 und es dürfte klar sein, jetzt Ende November, da schaut man auch schon mal so ein bisschen zurück. Andere tun das ja auch. Ohne Hyperdub gehen wir natürlich aus diesem Jahr nicht raus, wobei das hier noch lange kein Rückblick ist, denn gerade verklungen, gerade gespielt, nachdem ich hier an dem Plattenspieler eine Kleinigkeit behoben habe, ist das brandneue Hyperdub Vinyl, das stammt von dem Artist Darkstar, heißt 80s Girl is a Computer, ist in der A-Seite das vielleicht entzückendste Popstück, das dem Label jemals gelungen ist, aber ich habe einfach auch einen Narren an der B-Seite, einem gerade gehörten Remix, gefressen, der aus Detroit kommt, von Kylie Hall. Der Typ ist übrigens erst 18 Jahre alt. 80s Girl is a Computer im Kylie Hall Remix. Eigentlich wollte ich Darkstar eben spielen, wir haben dann einfach getauscht und stattdessen lief eben ein Mann aus Sheffield, nämlich Carl Taylor, mit dem Titel Walk On By. Aus einer ganz interessanten EP, die mit 4 Tracks, mehr sind es nicht, immerhin aber versucht, so etwas wie die zeitgenössische elektronische Szene Sheffields abzubilden, so gut und so weit das eben natürlich mit 4 Tracks geht, In The North EP, also im Norden. So heißt diese EP, die auf dem Dust Science Recordings Label erschienen ist, das ich deshalb erwähne, weil dahinter das glorreiche Duo The Black Dog steckt, ein Trio, das mithin zur ersten Generation der britischen Technomusik zählt, das in der langen Zeit seiner Existenz, seit 1989, personelle Wechsel hatte. Ken Downey aber, der war immer dabei und mitverantwortlich für die, glaube ich, um die 20 Alben, die The Black Dog inzwischen veröffentlicht haben, die im Übrigen neu besetzt als Trio, aber weiterhin hier auch mit einem Track auf dieser EP vertreten sind. Dazu noch ein Typ namens Grievous Angel, ein junger Kerl, der hier mit einem Dubstep-Garage-artigen Titel um die Ecke kommt und wie der Zufall es so will, Hot Flush war ein Stichwort zu Beginn. Auf einem älteren Hot Flush Sampler habe ich Grievous Angel erstmals entdeckt. Aber wie gesagt, wir haben Carl Taylor gehört. Der nächste Typ, den ich hier ins Spiel bringen möchte, Roska. Ich bin mir absolut sicher, dass wir im nächsten Jahr noch sehr, sehr viel von ihm hören werden. Innerhalb kürzester Zeit hat er sich schon einen ganz respektablen Namen mit einer ganzen Reihe von Remixen, eigenen Tracks gemacht im Genre UK Funky House. Er nennt sich nicht nur Roska, wenn ich das eben gesagt habe, ist das streng genommen sogar ein Fehler. Der Mann ist nicht blöde, er nennt sich Roska Kicks and Snares und bringt damit ein Trademark seiner Produktionsweise gewissermaßen mit im Namen ein, denn die Snare und die Kickdrum, die spielen bei ihm eine relativ große Rolle. Er mischt sie in seinen Produktionen in aller Regel sehr, sehr stark nach vorne, glänzt mit sehr perkussiven Flächen eher hintenrum und hat darüber hinaus auch viele Strings in seinen Aufnahmen, zumindest in denen, die ich kenne. Jetzt ist hier eine EP von ihm erschienen, TWC, Roska Kicks and Snares. 4 Tracks sind drauf, die ich überragend finde. Möchte hier diesen Titel gerne spielen, der heißt Proverbs. We'll be right back. SR4, ich möchte den eben mit Rosca Kicks and Snares angelegten roten Faden hier noch ein bisschen weiterführen in Sachen UK Funky House. Vor einem Jahr erschien, ziemlich genau einem Jahr, erschien ein Album Volumes One, aus dem ich hier Musik spiele, von Genius. Es ist unüblich, dass bis heute aus in allen relevanten UK Funky House DJ Sets immer noch Tracks aus diesem Album auftauchen von Genius, dessen Tracks damit eine erstaunlich lange Lebenszeit verraten. Wie viele Akteure in dieser UK Funky House Szene kommt auch Genius, wenn mich nicht alles täuscht, eher aus der Grime-Szene. Ich kann mich entsinnen, von ihm hier auch schon Tracks gespielt zu haben, die eigentlich instrumentale Grime-Tracks waren, und meine auch, dass er zumindest teilweise der Roll Deep Crew angehört hat. Diese Grime-Vergangenheit gilt auch für einen Mann, den ich jetzt ins Spiel bringen möchte und dessen Mix-CD die am heftigsten gefeierte und diskutierte derzeit ist. Sie stammt von Marcus Nasty und heißt kurz und einfach so wie das Label, auf dem sie erschienen ist, nämlich Rinse. 1 Live 4, Markus Nasty in The Mix. Logisch schon fast, dass auch er auf seiner Mix-CD hier in einen Titel von Genius hinein stolpert, kann ich nicht sagen, denn er macht das ja schon ziemlich sauber aus dem Album, das ich eben auch gespielt habe, Volumes One. Es gibt im Internet ein wunderbares, interessantes und sehr langgeratenes Interview mit Markus Nasty, das einmal mehr der Londoner Tausendsasser Martin Clark geführt hat, der eine hochinteressante Seite, einen Blog führt, wo man viele, viele Interviews von Burial, Benga, Scream und eben auch von Markus Nasty nachlesen kann. Unter anderem wird Nasty gefragt, warum so viele ehemalige Grime-Akteure jetzt in diese Form von Hausmusik drängen. Und er gibt, wenn ich das verkürzt wiedergeben darf, eine im Grunde verblüffende Antwort, indem er sinngemäß sagt, wir haben ja nichts mehr zu tun. Grime ist tot, einige sind in die Bassline-Schiene gegangen, die ich aber für britische MCs für nicht tauglich halte. Und viele, viele andere drängen jetzt in diese Funky-House-Schiene, weil ihnen der in An- und Abführung normale House zu soft ist, gehen sie eben in einer House-Musik, die viele synkopische Bewegungen hat, Afrobeat, Percussions, so wie wir das hier gehört haben und die hier und da auch in ihren Bässen eine gewisse Nähe zu britischer Bassmusik, Dubstep und anderen Sachen offenbart. Martin Clark werden wir im Übrigen auch noch hören, denn er ist nicht nur Journalist und Trüffelschwein, sondern selber ja auch Produzent und Labelbesitzer. Außerdem führt Markus Nasty aus, die Szene hat sich verzettelt, auseinandergelebt. Viele haben sich vereinzelt und da fällt dann zum Beispiel auch der Name von Dizzy Rascal. I'm a socialist in this house. When you see your point, I've been doing this. There's some girls in this house. From day, north, east, south, west. Go ask about me. Listen, got a little thing for a pretty little brownies. Pretty little brownies all over my tiny. In London City, I'm handing. Catch a branding. Get that pussy, no apartment. Some of doggy style techniques outstanding. Did it in the council flat on the landing. I'm not rapping. Leave, I'm popping, I'm panting. On a one night stand thing, just like Shauna. She didn't give me no drama. After the show, she was on my banana. After my scenes like a farmer. Let them all out. In the mouth of my trauma. Couldn't care less about karma or crime. Got her titties out in the bottom of my garden. I'm a bad boy, don't beg no pardon. Pick them up, then I discard them. I get freaky, freaky, freaky. And I get nasty, nasty, nasty. Do anything that you want me to. Just ask me, ask me, ask me. I get freaky, freaky, freaky. And I get nasty, nasty, nasty. Do anything that you want me to. Just ask me, ask me, ask me. I had this pretty little girl in Sweden. Yeah, she was kinda short, but she was easy. And I like that kind of girl. You didn't even need to ask her name. Could you believe it? She was sucking my dick. You should have seen. Got up and tried to kiss me in between it. Low it, could you imagine my disappointment? Sprayed in the mouth and watched the kiss of boyfriend. Yo, ask Angie, cause she familiar. I got out my dick at the back of the cinema. Jamie Foxx, you know the kingdom one. She dealt with my dick to my kingdom come. I'm a movie star, I put my neck on the camera. Work quite like Green Street, but I hammer dog. I'm a player and a manager. Got a whole lot of game and a lot of stamina. I get freaky, freaky, freaky. And I get nasty, nasty, nasty. Do anything that you want me to. Just ask me, ask me, ask me. White girls, Afs and Yardies. Give a couple light skin tings like Harvey. Plus Barbie, that's my blunt ting. She give me brain in the car, no lung ting. She ain't scared, she's on this ting. And she always up for a bunking. Yo, my love life looks like Flavor Flav. I got girls for days. I got dark skin, pink, yellow, brown and beige. Come like a rainbow on a rainy day. Non-discriminate, long and strong and the sex is brilliant. Please make sure the pump tank Brazilian. Won't stop till I conquer like William. So I keep drilling them, thanks a million. I get freaky, freaky, freaky. And I get nasty, nasty, nasty. Do anything that you want me to. Just ask me, ask me, ask me. Angelina, Alicia, Karina, Catherine, Keisha, Kate, Carol, Tina, Talisha, Faye, Fiona, Felicia, Denise, Patricia, Nisha, Charisse, Dominique, Natalie, and Nisha, Naomi, Nicola, Larry, I won't let any Trump team get by me, Gemma, Jolene, and Josie, believe I'm looking at Jennifer closely, Keely, Claire is hot in here, but I'm looking for Elwood Buntings mostly, 18 to 21, anyone under the age don't fit the bill, but to all my independent ladies, bring that pussy at will. Yeah. just know that I'll bag it before I shag it. Yeah. Mit Sebastian Ehlum, 23 Uhr. Milliardendeal für die Deutsche Bahn unter Dach und Fach. Regierungsbeteiligung der NRW-Linken angestrebt und das Wetter erstmal weiter verregnet. Bundesverkehrsminister Ramsauer geht davon aus, dass der Großauftrag aus dem Emirat Katar für die Deutsche Bahn auch deutsche Jobs absichert. Ramsauer hat den Vertrag heute gemeinsam mit Bahnchef Grube in der Hauptstadt des Emirats Doha unterschrieben. Aus der Region berichtet Felix de Kuveland. Es ist ein Projekt der Superlative. 17 Milliarden Euro Investitionsvolumen. Es soll das vorerst größte Schienennetz der arabischen Welt entstehen. Geschäftlich interessant auch der spätere Betrieb und die Unterhaltung des Netzes. Auch da könnte die DB zum Zuge kommen, ebenso wie andere deutsche Unternehmen. Bis zu 350 Kilometer in der Stunde schnell sollen die Züge fahren, die Katar mit dem benachbarten Bahrain verbinden. Bundesumweltminister Röttgen ist mit den deutschen Energieunternehmen hart ins Gericht gegangen. Grund sind die geplanten Preiserhöhungen zum 1. Januar. Röttgen sagte der Zeitung Die Welt, die Preiserhöhungen seien unbegründet und hausgemacht. Seiner Ansicht nach werden die gesunkenen Einkaufspreise nicht an die Kunden weitergegeben. Mindestens 46 Energieversorger wollen ihre Preise durchschnittlich um knapp 5% anheben. Der Chef der Linksfraktion im Bundestag, Gysi, hat die nordrhein-westfälischen Linken auf den bevorstehenden Landtagswahlkampf eingeschworen. Gysi sagte beim Parteitag in Mülheim an der Ruhr, die Linke müsse ihre Prinzipien wahren, dürfe eine Regierungsbeteiligung aber nicht ausschließen. Im Mittelpunkt des Treffens stand die Wahl der Kandidaten für die Landesliste. Die NRW-Linken gehen mit der Bildungsexpertin Beuermann als Spitzenkandidatin in die Landtagswahl im Mai. In der Fußball-Bundesliga hat sich der VfL Bochum im Tabellenkeller etwas Luft verschafft. Den Bochumern gelang in Hamburg ein 1:0 Auswärtssieg. Zwar bleiben sie auf dem vorletzten Tabellenplatz, sind aber jetzt dicht an einen Nicht-Abstiegsplatz herangerückt. An der Tabellenspitze hat sich zuvor Bayer Leverkusen Platz 1 gesichert. Leverkusen schaffte bei Bayern München ein 1:1. In der zweiten Bundesliga haben heute zwei NRW-Vereine gespielt. Duisburg hat in Fürth mit 1:0 gewonnen. Aachen dagegen musste sich in Koblenz mit 0:1 geschlagen geben. 1 live. Sektorwetter. Das bringt uns eine ungemütliche Nacht mit viel Regen und stürmischen Böen. Im Osten von NRW kann es auch mal ein bisschen trockener sein. Die Temperaturen gehen auf 9 bis 6 Grad runter. Morgen dann wieder neuer Regen, am Nachmittag kann es mal etwas auflockern. Dazu höchstens 11 Grad in Lünen und 12 in Reda-Wiedenbrück und Neuss. Übermorgen wechseln sich Wolken und Schauer ab, es wird mit maximal 14 Grad etwas milder. Stauschau. Zwar keine Staus, aber drei Sperrungen habe ich zu vermelden. Die A3 Frankfurt-Oberhausen ist zwischen Kreuz Köln-Ost und Kreuz Leverkusen in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten gesperrt bis morgen früh. Hier wird der Verkehr weiträumig über den südlichen Kölner Autobahnring, die A4 und die A1 umgeleitet. Die A40 Essen Richtung Duisburg ist zwischen Essen Zentrum und Holsterhausen ebenfalls wegen Bauarbeiten bis morgen früh gesperrt. Und das gleiche gilt für die A59 Bonn Richtung Köln und zwar zwischen Dreieck Köln-Port und dem Dreieck Heumer. Okay, erlaubt, dass ich hier zunächst brutalst möglich nochmal ins Buchhalterische gehe. Ich habe gerade mal geschaut, was ich ebenso in den vergangenen Minuten alles gespielt habe. Da ist mir noch tatsächlich aufgefallen, ich habe vergessen, einen Titel hier an- bzw. abzusagen. Direkt als zweites in der heutigen Show gespielt. Ein Typ aus West London namens Harry Grace, dessen Titel enorm gefeiert wird. Und unter anderem ist mir aufgefallen, ein Urteil über WA6, das war der Track, den ich als zweiten gespielt habe, dem ich mich bedingungslos anschließe, dass dieser Titel nämlich klingt, als würde Jay Dilla, der verstorbene Hip-Hop-Produzent, jetzt Dubstep machen. Harry Grace haben wir eben gehört, was ich deshalb auch erwähne, weil vom besagten Label, auf dem das Ganze erschienen ist, Deep Medi Music, ich einen weiteren brandneuen Titel in der Röhre hier habe, den wir gleich hören werden, von V.I.V.E.K., nämlich der Titel Meditation Rock. Und zu The Black Dog, wo ich eben schon einen Hinweis auf die Seite von Martin Clark, Blackdown, gab, möchte ich auch einfach mal sagen, wer Interesse hat, die Black Dog-Seite mal zu besuchen, der wird vielleicht erfreut feststellen, dass man dort einen Krautrock-Mix mit deutschen Krautrock-Bands kostenlos und frei herunterladen kann, der aus dem Kreis von Black Dog zusammengestellt worden ist, mit vielen, vielen Tracks aus den 70er Jahren von Faust, Popol Vuh, Neu, Klaus Schulze und vielen, vielen anderen. Auch das wollte ich noch losgeworden sein. Und wenn ich eben Dizzy Rascal spielte, dann dürfen die hier auch nicht fehlen, nämlich Roll Deep, die auch jetzt in diesen Tagen so eine Art Kassensturz machen, eine Art Best-of-Album vorlegen, Street Anthems, heißt es, mit vielen Tracks, auf denen unter anderem, weil es eben ältere sind, auch Dizzy Rascal noch zu hören ist. Hier ist ein Titel aus dieser Compilation, Do This Thing. Instead of you getting angry and me getting angry, let's just do this thing. Together we'll win, make money for the days that ain't too sunny, no ice, no bling. Chances ain't slim, no, listen, that's industry. Talk, you're in the industry and I'm ranked there. We'll see feds from far, I got eyes like a bouquet balling. Cool in the hustle, I'll spot early morning. Eyes on the prize, fights on the horizon, still fighting for rights. Someone driving for nights, realize we have been shining bright like stars in the sky. Roadie, they gotta never test roadie. Crew in the mix of the night, I've been mixing for 9, producing for 19, shotting for 12 and spitting for 9. We can do this thing, stay with me, we'll get through this thing. I'll show you how to do this thing, right through this thing. We run the game, so let's do this thing, let's do this thing. Stay with me, we'll get through this thing. I'll show you how to do this thing, right through this thing. We run the game, so let's do this. You see the 4 best crews in the game, I'm in them. If you don't like me, do something then. 10 minutes crew faces, I ain't in them. I want paper, dibby wages, I ain't in them. My crew put 5 20 pound notes in a roulette machine and spin them. Anybody get rude, I clench my fist and chin them. Forget a mash, forget a clash, they're trash, I'll bin them. I don't want a lyrical swing, I will physically swing them. That's why I haven't clashed anybody since lumps on them. So you wince, and if I hear man say my name, I'll ring them. I hear any gun talk on the pray free, tell I find out where they are and link them. Headlock, power drive and bring them. Do this thing, stay with me, we'll get through this thing. I'll show you how to do this thing, right through this thing. We run the game, so let's do this thing, let's do this thing. Stay with me, we'll get through this thing. I'll show you how to do this thing, right through this thing. We run the game, so let's do this. Okay, sickle your jaw, you know the score. Doing this thing since way before. First it was weed, then ACs. Now it's better versus, but I'm on CDs. You know me from E14, across the E3s, calling E17 now. I got a deep family now. I rep L-O-N-D, but you can't chat to me now. You can't track me, especially when I'm doing this thing on a hype thing exactly. It's locked down naturally, so when I thought that was heavy, but I showed them already. You don't know, man, I've been there for ages. Bust up the pace, do buck up the pace. Constant level, man, I'm the haze. I'm calling it a haze. We can do this thing, stay with me, we'll get through this thing. I'll show you how to do this thing, right through this thing. We run the game, so let's do this thing, let's do this thing. Stay with me, we'll get through this thing. I'll show you how to do this thing, right through this thing. We run the game, so let's do this. We can do this thing, stay with me, we'll get through this thing. I'll show you how to do this thing, right through this thing. We run the game, so let's do this thing, let's do this thing. Stay with me, we'll get through this thing. I'll show you how to do this thing, right through this thing. We run the game, so let's do this. Yeah. Thank you. 1Live 4. Ich mache hier einen kleinen Break, nachdem wir eine Band gehört haben, in deren Track sowohl was die Instrumentierung als auch so ein bisschen die Melodieführung betrifft, für mich so alte Rock-Klassiker durchschimmert, wie zum Beispiel King Crimson oder auch Procol Harum, deren Tracks man ja sowieso es hat heute weitgehend nicht geregnet oder jetzt in den letzten Stunden doch, aber in der eher trüben Jahreszeit ganz gut hören kann. Allerdings haben wir diese beiden erwähnten Bands nicht gehört, sondern eine Gruppe, die ich vor einiger Zeit hier schon mal gespielt habe, deren Album mich auch nicht so richtig loslässt. Amerikanische Band, die heißen Apps. Das schreibt sich APSE, Climb Up, also klettere hoch. Ihr Album, das auf dem wertigen Altomare's Party Record Label erschienen ist. Die Band hat sich aus Instrumentalrock, Postrock artigen Gefilden kommend hier mit diesem Album so ein bisschen in Richtung mehr Melodiosität, Vokaltracks hinein entwickelt. Davor haben wir eine Band gehört, auf die ich im Sommer gestoßen bin und die ich zu Beginn der Show auch schon erwähnt habe. Im Sommer sah ich auf dem Melt-Festival das Konzert einer Instrumentalband. Wenn ich heute noch dran denke, dann berührt mich das immer noch. Eins der intensivsten Konzerte, das ich in diesem Jahr gesehen habe, eine amerikanische Instrumentalband, This Will Destroy You. Als ich dann zu Hause war, suchte ich deren Platte. Ich war mir sicher, sie zu haben. Aber in meinem Kopf hatte sich der Bandname verdreht von This Will Destroy You in You Will Destroy Me oder irgendwie sowas in der Art. Ich fand das Album nicht. Und dann, nach längerer Zeit des Suchens eben doch, stellte fest, es war ein sogenanntes Split-Album. Also zwei Bands waren darauf vertreten, nämlich This Will Destroy You und die befreundete Band Limbic System. Beide Bands gefielen mir mit ihren Beiträgen überragend und dann bin ich diesen Limbic System mal so ein bisschen hinterhergestiegen, habe ein paar Konzertkritiken gelesen, festgestellt, sie sind mit den Crystal Castles befreundet, haben auch einige Shows mit denen gespielt. Allerdings die Leute, die diese Shows gesehen haben, ätzen innerhalb ihrer Kritiken total ab über Limbic System. Das wäre der letzte Scheiß. Dieses Album, was ich eben dann gespielt habe, straft diese Leute natürlich komplett Lügen. Es ist soeben erschienen, es heißt Shutter Release und es kommt auch mit einer großartigen Melodienverliebtheit daher, mit wunderbarer Dynamik, Steigerung, mit keiner Angst vor Pathos und vor großen symphonischen Anstrichen, wie das, glaube ich, im eben gespielten Track auch ganz gut durchzuhören war. Und das, was ich hier so versuche zu beschreiben, gilt wirklich vom ersten bis zum letzten Ton. Shutter Release, Limbic System sind ein Duo, zwei Brüder aus Tempe in Arizona kommen sie, Jared und Michael Bell heißen sie. So viel mal dazu und dann habe ich auch noch einen Remix entdeckt von Limbic System. Das ist, als würdest du hier im Sektor durch irgendeinen Wald gehen, eröffnet sich und plötzlich bist du in Afrika. Ich dachte, verdammte Scheiße, wie kommen sie denn auf den Typen? Es gibt einen Limbic System Track, den der Brite Bibio remixt hat. Ich habe den heute sogar bei und vielleicht kann ich den gleich noch irgendwie unterbringen. Genug der vielen Worte. Wir hören gleich mal wieder ein bisschen Musik von Scuba. Vorab aber kommt Musik von Cowton. Der Titel heißt Stasis und findet sich auf dem Label Key Sound Recordings, das ich deshalb erwähne, weil das ist das Label dieses eben erwähnten Martin Clark Blackdown, der schon überragende Sachen auf seinem Label veröffentlicht hat und ich hatte ja gesagt, ich bringe ihn heute nochmal ins Spiel. Hier ist Cowton mit dem Titel Stasis. Oh, ja. Sehr dubby. Und gleich kommt die Garage Pressure richtig nach vorne. Babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe

Wir sind hier bei 1 Live 4. Ganz kurz, mir ist da eben ein Übergang von einem Titel zum nächsten unterlaufen. Mit dem war ich persönlich überhaupt nicht zufrieden. Ich hoffe, niemand hat nachhaltige Zahnschmerzen davon bekommen. Während ich das sage, hier im Hintergrund, das ist typisch. Diese wunderbar sphärischen Sounds hinten und vorne, dieser tiefe Sub-Bass-Funk. Das ist ein Track von Spectra Soul. Die ganz neue 12er der beiden Briten heißt Mimic. Davor habe ich ein Label mit der allerersten Veröffentlichung gespielt, die anonym bleiben soll. Anonymous, also das Label, kommt aus Bristol, heißt Idle Hands. Ich entsinne mich letztens an anderer Stelle hier im Programm mal so einen Querflug durch die zeitgenössische Musik von Bristol gemacht zu haben. Aber kaum hast du so eine Sendung beendet, kommt schon wieder irgendwas Neues in Bristol um die Ecke. Idle Hands mit der allerersten Veröffentlichung. Davor habe ich Scuba gespielt. Es gibt eine neue 12er von ihm auf dem Label Naked Lunch, daraus eben dieser dubbige Track Negative. So, jetzt halte ich aber langsam mal meinen Mund. Hier kommt Marky zusammen mit SPY, Musik aus der Give Me Your Love EP. Give me your love. Pickup trucks, the fruit that grows longest, the fruit with a curly tail, the cool fruit, larger than a large baby, wide as the widest green behind, wide vermilion smile at the sizzling metropole. Did I see this yesterday? Did I dream this last night? The city is burning for real. When I first moved here, I lived two streets over from Osage, where it happened, 12 streets down. How far could you see the flames? How long could you smell the smoke? Osage is narrow, narrow like a movie set. Urban Eastern Seaboard, the tidy of people who work hard for very little. Life lived on the porch, the amphitheater street. I live here, 4937 Hazel Avenue, West Philly. Hello, holy rollers who plug in their amps, blow out the power in the building, preach to the street from the stoop. Hello, crackhead next door neighbor who raps on my door after midnight needing money for baby formula, she says, and the woman who runs in the street with her titties out, wailing. Hello, street. Hello, ladies who sweep their front porches each morning. In downtown Philadelphia, there are many lovely restaurants reasonably priced. Chocolate, lemon ice, and hand-filled cannolis in South Philly. Around the corner at the New Africa Lounge in West Philadelphia, we sweat buckets to high life and zouk. We burn. 1 Live. Infos. Mit Sebastian Ihlow Mitternacht. Gipfeltreffen in Brüssel zur Opel-Zukunft. Viele Überlebende bei Fährunglück vor Indonesien und das Wetter jede Menge Regen. Bundesfinanzminister Schäuble hat den US-Autobauer GM aufgefordert, seine Sanierungspläne für die deutsche Tochter Opel vorzulegen. Der Minister sagte, GM müsse erklären, wie es für die Beschäftigten weitergeht. Am Mittag wollen Vertreter mehrerer EU-Länder über Opel beraten. Aus Brüssel berichtet Wolfgang Landmesser. Jetzt, wo General Motors wieder bei Opel am Ruder ist, ist die Bundesregierung mit Subventionen zurückhaltend. General Motors solle die Sanierung von Opel alleine stemmen, sagte Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle. Andere Staaten sind dagegen zu Hilfen bereit. Ein Subventionswettlauf in Europa müsse verhindert werden, forderte EU-Industriekommissar Günther Verheugen im Interview mit der ARD. Auf dem Treffen der europäischen Wirtschaftsminister, an dem auch General Motors Europachef Nick Reilly teilnimmt, will Verheugen eine gemeinsame Lösung erreichen. Der milliardenschwere Bahnauftrag aus dem Emirat Katar sichert nach Ansicht von Verkehrsminister Ramsauer auch Arbeitsplätze in Deutschland. Ramsauer sagte, allein Baukonzerne könnten bei einer Beteiligung bis zu 14 Milliarden Euro verdienen. Der Verkehrsminister hat den Deal gemeinsam mit Bahnchef Grube in der Hauptstadt des Emirats Doha unterschrieben. Danach soll die Bahn das Schienennetz dort für 17 Milliarden Euro mit aufbauen. Geplant sind unter anderem die Anbindung des Flughafens an die Stadt Doha und eine Verbindung zwischen Katar und der Nachbarinsel Bahrain. Bei einem Fährunglück vor der indonesischen Insel Sumatra sind mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen. Die Helfer konnten allerdings die meisten der Passagiere retten. 245 Menschen wurden nach offiziellen Angaben lebend aus dem Wasser gezogen. Einige Passagiere werden aber noch vermisst. Die Fähre war offenbar überladen und im Sturm vor der indonesischen Küste gekentert. In der Fußball-Bundesliga hat sich der VfL Bochum 3 wichtige Punkte gegen den Abstieg gesichert. Die Bochumer gewannen auswärts in Hamburg mit 1:0. Das Tor des Tages erzielte Dennis Grote. Ich denke, wir haben genau das gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben hinten sehr gut gestanden, haben wenig zugelassen und ja, dann auch mal mit ein bisschen Glück vielleicht auch am Ende, aber mal 1:0 gewonnen auswärts. Zuvor hatte sich Bayer Leverkusen die Tabellenführung gesichert. Leverkusen schaffte bei Bayern München ein 1:1 und führt jetzt mit einem Punkt vor Bremen. In der zweiten Bundesliga haben heute 2 NRW-Vereine mitgespielt. Duisburg hat in Fürth mit 1:0 gewonnen. Aachen dagegen musste sich in Koblenz mit 0:1 geschlagen geben. 1 Live. Sektorwetter. In der Nacht zieht der Regen in Richtung Osten ab. Teilweise kann es sehr stürmisch werden. Dazu nur noch 9 bis 6 Grad. Im Bergland geht es sogar bis auf 2 Grad runter. Tagsüber zieht neuer Regen auf, der nur am Nachmittag mal etwas nachlässt. Das Ganze bei höchstens 11 Grad in Hattingen, 12 in Löhne und bis 13 Grad in Leverkusen. Der Dienstag sieht weiter verregnet aus und es bleibt sehr windig bei maximal 14 Grad. Die Autobahn 3 Frankfurt-Oberhausen ist zwischen dem Kreuz Köln-Ost und dem Kreuz Leverkusen in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten bis morgen früh gesperrt. Der Verkehr wird über die A4 und A1 umgeleitet. Die A40 Essen Richtung Duisburg ist zwischen Essen-Zentrum und Holsterhausen wegen Bauarbeiten bis um 5 Uhr früh gesperrt. Auf der A46 Arnsberg Richtung Brilon fährt zwischen Neheim und Meschede ein Schwertransport, den ihr nicht überholen könnt. Die A59 Bonn Richtung Köln ist zwischen Dreieck Köln-Porz und Dreieck Heumer wegen Bauarbeiten bis zum Morgen gesperrt. Und auf der A445 Hamm Richtung Arnsberg fährt zwischen dem Kreuz Werl und Neheim ein Schwertransport, der nicht überholt werden kann. Eins live. 4. Ganz kurz nochmal, eben gehört 2 Tracks, die auf recht unterschiedliche Art und Weise und sehr hintersinnig mit Curtis Mayfield flirteten. Zunächst die beiden Drum and Bass Producer Marky und SPY mit dem Titeltrack ihrer Give Me Your Love EP. Und danach hochgepitcht dieser alte Klassiker von Curtis Mayfield von dem Produzenten-Mix-DJ-Duo DJ Rupture und Matt Shade Tech. Die beiden haben wirklich ein fantastisches Mixalbum gemacht, Solar Life Raft, in dem sie innerhalb einzelner Tracks verschiedene Tracks ineinander schieben, sodass in dem eben gehörten Titel dann auch die Elizabeth Alexander zu hören war mit ihrer Abhandlung über die Straßen von Philadelphia. Das Album von Rupture und Shaytek, hier auch schon mal mehrfach vorgestellt, heißt Solar Life Raft. So viel zu den eben gehörten Sachen. Hier kommt die amerikanische Band Lake mit Let's Build a Roof. Das ist ihr aktuelles Album auf K Records. Okay, da bin ich hier im Reich wunderschöner, kleiner, hübscher Indie-Perlen, wenn man das vielleicht mal so sagen kann. Die amerikanische Band Lake, die ich eben gespielt habe, umfasst insgesamt 6 Musiker, die sich nach Kräften bemühen, eine sehr harmoniefreudige, melodieverliebte Platte mit entsprechenden Songs, vielen üppigen, ornamentierten Arrangements, Bläsersätze zu erschaffen, was ihnen fantastisch gelingt, ohne dass das Ganze aus den Fugen fällt, aus den Fugen gerät, irgendwie große Hose mäßig daher käme. Das ist im Grunde, manchmal habe ich so, jazzig kann man nicht sagen, aber manchmal habe ich so das Gefühl, wer so ein paar Songs oder Klänge der Band Steely Dan im Ohr hat, dann ist das eben, gehörte so ein bisschen Steely Dan Lo-Fi vielleicht, aber in An- und Abführung das Ganze. Und gerade gehört Atlas Sound, das ist gewissermaßen das Solo-Projekt von Bradford Cox. Einige von euch werden ihn auch kennen, vielleicht als Kopf der amerikanischen Band Deer Hunter. Als Atlas Sound veröffentlicht er jetzt zum wiederholten Mal ein Solo-Album, das heißt Logos. Und das kommt mit vielen flüchtigen Sounds daher, abstrakten Popsongs, wenn man so will, wenngleich wir hier einen Titel gehört haben, der für seine Verhältnisse relativ martialische Beats hat, die den Track so ein bisschen zusammenhalten. Auch das ein wunderschönes Album, Atlas Sound. Der nächste Mann, von dem weiß ich gar nichts. Man hat mir hier verschiedene Remixe zugespielt, die sind natürlich überragend. Sein Name ist Charlie Winston, sein Track heißt Like a Hobo. Wer von euch Hobos nicht kennt, das sind Leute eher in der amerikanischen Vergangenheit zu finden und zu suchen, noch zu Herrlichkeiten der amerikanischen Eisenbahn. Eben Wohnungslose, Abenteurer, Freiheitsliebende, die sich auf die Züge schmissen und oft gar nicht wissen, wohin diese Züge gingen bzw. fuhren und die so durch das Land fuhren, die Hobos halt. Like a Hobo, Charlie Winston, ein recht bluesiger Titel, den ich hier in verschiedenen Remixen zugeschickt bekommen habe. Das hier ist der A Brand of Mammal Remix. Like a Hobo, hier ist Charlie Winston. We'll be right back. here somewhere. They said that it should be. It was promised to me. And I want it. Right now. Where is it? Is it in this box? Is it on the screen? Can I get it by pulling this lever? Or how about if I stand on top of their purple mountains of lies and scream? Scream for it. Will I get it? I want it. My freedom, they told me it was here. Where is my freedom? All I can find is fear. Where is my freedom? Where is my freedom? Where is my freedom? is it? How much do I have to do to get it? Where is it? Is it in the rhetoric, the bullshit, the poison, the politic, the robotic, bullshit, the rhetoric, the bullshit, the politic, they try to poison my brain. Where is it? Das britische Duo Will Saul und Tam Cooper lief bereits in der letzten Woche hier. Dieser Titel erscheint jetzt in diesen Tagen erneut, muss man sagen, denn Where Is It? Zusammen mit Ursula Rucker aus Philadelphia erschien bereits vor einigen Jahren. Auf Anregung von Steve Buck haben die beiden Briten den Titel aktualisiert und gleichzeitig auch in die Hände von eben Steve Buck gegeben, der diese Version, diesen Track hier remixed hat. Where Is It? Wo ist meine Freiheit? Will Saul und Tam Cooper featuring Ursula Rucker. Der nächste Track kommt aus Frankreich. Emily Nana ist eine Produzentin aus Lyon. I Missed the Boat, auch ein sehr beseelter House-Track hier im Glen Underground Remix. Meow. 1 Live 4, Emily Nana, I missed the boat. Im Zuge des sogenannten Fußball-Wettskandals, Ladies and Gentlemen, geraten fast stündlich immer neue Erkenntnisse ans Tageslicht. Klar wird, mehr und mehr die ins Visier geratenen Zocker und Betrüger haben nicht nur kräftig Spiele verschoben und in dem Zusammenhang auch kräftigst abkassiert. Sie haben bei einer Reihe von Wetten ihr Geld auch massiv in den Sand gesetzt, denn längst nicht alle Schiebungsversuche haben so gefruchtet, wie die Leute, die jetzt teilweise verhaftet oder aber ins Visier geraten sind, sich das vorgestellt haben. Kein Wunder, dass jetzt auch bekannt wird, dass einige derer, die teilweise schon in Haft sind, auch ganz anderen Tätigkeiten nachgegangen sind. Ich habe zum Beispiel irgendwo gelesen, da gibt es eine fünfköpfige Gruppe, die nebenbei auch mit gezinkten Würfeln Backgammon gespielt hat und dabei eins ihrer Opfer mit manipulierten Würfeln um die stolze Summe von 150.000 Euro gebracht hat. Der arme Kerl konnte das Geld nicht aufbringen und da ist diese Gruppe regelrecht gewalttätig geworden und hat ihn mehrere Tage wohl in einem düsteren Keller eingesperrt, bis es ihm dann letztendlich gelang, die volle Summe aufzutreiben und seinen Peinigern zu übergeben. Ich will versuchen, aus dieser Meldung eine Überleitung zu schaffen zum nächsten Song. Da geht es um einen Musiker, der ehedem in einer Band gespielt hat, in der auch ein professioneller Würfelspieler am Ende gelandet ist. Die Rede ist von den Fellies Brothers aus den USA. Und der Mann, der ehemals dort gespielt hat mit einigen seiner Brüder, ist Simon Fellies, der jetzt als The Duke and the King zusammen mit seinem Freund Robert Burke und zwei weiteren Musikern auf Tournee kommt. Bereits im Sommer erschien das Album Nothing Gold Can Stay, großartiges Album mit Americana-Folk-Songs besetzt. Und The Duke and the King, diese Band wird nicht alleine am kommenden Sonntag im Gebäude 9 gastieren, sondern im Gefolge der vier dann auch als zweiter Act der großartige New Yorker Langhorne Slim, der in diesen Tagen sein neues Album veröffentlicht hat. Ich bleibe im Moment aber mal hier bei The Duke and the King und spiele Musik aus ihrem Album Nothing Gold Can Stay. Und das Konzert, wie gesagt, am kommenden Sonntag ist der 29. November, Köln, Gebäude 9. Es ist nur eins von insgesamt drei Konzerten in Deutschland. If you ever get famous, don't forget about me. I hope it's everything that you thought it would be. If you ever get famous, don't forget about her. She was there, boy, when nobody cared who you were. You better remember. If you ever get famous, say a prayer for your heart and keep your eyes open wide and beware the sharks, 'cause they come out in the dark. And if you ever get famous, show your face now and then. All our days are just so many waves in the wind. We can't get them back again. So many days in the wind. Let them roll on by. So many days in the wind. Roll on, roll on, roll on. So many days in the wind. Let them roll on. It's a rainy night and your headlights hit the water in the streets. And the rain beats down. You keep an eye on the driver. 'Cause as a highway unwinds, boy, the way home will fade and be so been running all your life, and I hope you find what you're looking for. If you ever get famous, you don't forget about hope it's everything that you thought it would be. Thank you. 1-2-4 hier. Ich lasse noch ein bisschen laufen und sag gleich, welche drei Tracks insgesamt wir im Anschluss an The Duke and the King gehört haben. Die letzten Minuten hier bei 1 Live 4 ausnahmslos in Dub. Das ging allesamt längere Titel. Los mit dem Schotten Different. Ich bin netterweise von Hörerseite darauf hingewiesen worden, dass ich diese Buchstabenfolge DFRNT Different spricht, laut MySpace-Seite von Different eben, auf der ich zwar auch gewesen war, aber den Hinweis hatte ich, um ehrlich zu sein, übersehen. Metafiction ist ein Doppel-CD-Album des Schotten, mit dem er sich eine ganze Reihe Freunde gemacht hat, nicht zuletzt dadurch, dass eine Reihe von Leuten auf dieser Doppel-CD seine Tracks remixed haben, darunter auch ein Mann, der in der heutigen Show etwas nach vorne mal wieder gezogen worden ist, nämlich Scuba, alias Paul Rose, dessen Remix von Headspace haben wir eben auch gehört. Dann kam ein sehr treibender Techno-Track von Kari Leckebusch aus Schweden, den ich mit anderen Titeln in der jüngeren Vergangenheit hier schon gespielt habe und auch sehr schätze. Was ich nicht wusste, dass Alexi Delano aus New York ein alter Kumpel von ihm ist. Delano hat mal eine Zeit lang auch in Schweden gewohnt und auch wo er jetzt in New York ist, tauschen die beiden sich gelegentlich noch aus, besuchen sich auch mal. Herausgekommen ist jetzt auf Hybrid Production eine 12er mit zwei sehr guten Tracks. Revelation ist derjenige, den ich gespielt habe von den beiden. Hier im Hintergrund muss schauen, verklingt in der Tat ganz langsam Intrusion, das Projekt von Stephen Hitchell, der in diesem Jahr als Stimme für sein Intrusion-Projekt auch schon den ehemaligen Tiki-Mann Paul Saint-Hilaire gewinnen konnte. Er darf sich ja nicht mehr Tiki-Mann nennen. Neuer Intrusion-Track Velocity in A Minor. Schließen möchte ich, hier hört schon im Hintergrund, es geht in etwa so weiter, mit Stefan Laubner, der meines Wissens aus Berlin kommt und sich STL nennt. Checkmate ist ein aktueller Track von ihm. Vorab möchte ich mich bei dir und euch bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Liebe für die anstehende Woche. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns vielleicht am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Fier. Bis dahin, ciao.